Liebe Freunde, so darf ich Sie vielleicht inzwischen schon anreden. Als ich zur Schule ging, und das trifft wohl für die meisten für diese 20 Jahre zu, die hier anwesend sind, da wurden wir in den Gruppen der Jugendbewegung, zu der ich gehörte, beeindruckt durch die Veröffentlichung eines großen Historikers, dessen Name uns allen geläufig ist, Oswald Spengler. Ja. Er hatte vor dem Ersten Weltkrieg Untersuchungen zu einer Methode morphologischer Geschichtsbetrachtung geschrieben und veröffentlicht. Aber wie das mit wissenschaftlichen Büchern zu geschehen pflegt, das kam in der Öffentlichkeit nicht an, sondern blieb Fachliteratur. Und dann kam der findige Verleger Beck auf die Idee, nach dem Zusammenbruch 1918-19 dem einen neuen Titel zu geben und es als Der Untergang des Abendlandes zu veröffentlichen. Nun meinten später Kritiker, das scheint bei den Deutschen so zu sein, dass wenn sie selber einem Untergange ausgesetzt sind, das gleich auf alle beziehen. Ja, in diesem Falle hat tatsächlich derjenige, der den Titel gegeben hat, recht. Denn das deutsche Schicksal ist nicht vom Menschheitsschicksal und vor allen Dingen das Menschheitsschicksal nicht vom deutschen Schicksal zu trennen. Insofern hat das, was wir hier in der Mitte Europas erleben, eine größere Bedeutung als nur für ein Volk und nur für einen Kontinent. Und nun stand ich als Erstsemestriger, aufgewachsen in Bonn als Sohn niedersächsischer Eltern, in weiser Voraussicht vielleicht, dass das einmal der Mittelpunkt eines kleinen Restdeutschlands werden würde, vor einem großen Schaufenster einer Universitätsbuchhandlung und las Hermann Wirth, Der Aufgang der Menschheit. Das hat uns signalisiert, ich möchte schon sagen elektrisiert, weil es die Antwort war in der Losung allein auf das, was vorher uns aus dem Untergang des Abendlandes beeindruckt hatte. Und es war gewiss ein guter Griff des großzügigen Verlegers von Hermann Wirth, Eugen Diederichs, des Begründers des Verlages Eugen Diederichs, jener, der sich ja angelegentlich einer volkszugewandten Literatur gewidmet hatte, nun gegen Hermann Wirths Meinung und Bescheidenheit diesen aufsehenerregenden Titel über das Buch zu schreiben. Über ein, verzeihen Sie, und mein Meister wird es mir verzeihen, davon bin ich überzeugt, ein kaum lesbares Buch. Ich hätte es Ihnen doch mitbringen sollen, um Ihnen diesen großen Band zu zeigen, der nichts anderes darstellt als unbehauene Zyklopensteine, die ein Mann aus dem Schoß der Erde gewissermaßen geborgen hat, der im Übrigen ja gar nicht, wie Sie auch aus dem Bilde entnehmen, den Eindruck eines Zyklopen macht, sondern mittelgroß, wie schon dargestellt in dieser ausgezeichneten Beschreibung von unserem Freunde Bischof. Ich darf auch das so vielleicht ausdrücken. Jedenfalls sind wir das geworden, möchte ich meinen, durch das, was Sie auch hier gesagt haben. Der also mittlerer Statur auch mehr das Gesicht eines Sehers hatte, als dass er nun gewaltige, geistige Quadersteine wissenschaftlicher Provenienz getürmt hätte. Es ist aus dem Grunde schwer lesbar, weil es solche Quader sind, die in sich wohl geschlossen, aber noch keine gesamte Überschau geben. Gewissermaßen wissenschaftliche Aphorismen, die hingesetzt worden sind und, wie ich das von Hermann Wirth kennengelernt habe, noch lange nicht veröffentlicht werden sollten, sondern er hat an diesen Dingen immer sehr gründlich und sehr gewissenhaft gearbeitet und hat so, wie bei Schulaufsätzen seinem späteren Schüler, sich vom Verleger, damals vom Schullehrer, sich vom Verleger immer die Arbeiten aus der Hand reißen lassen müssen, weil sie ihm noch nicht vollkommen genug erschienen. Und dadurch ist leider manches liegen geblieben, was, wie auch schon deutlich gemacht wurde, nun unveröffentlicht ist und vielleicht noch späterer Bearbeiter wartet. Wir waren also, wie ich schon sagte, fasziniert und begaben uns ans Studium, religionswissenschaftlicher Freund und ich, der auch damals evangelische Theologie zu studieren versuchte, was ich sehr bald aufgab, weil ich nicht einsehen konnte, dass man dazu auch noch ein Hebräikum nachweisen sollte. Wieso sollte man denn Hebräisch mit dem lieben Gott sprechen müssen? Und wir haben also versucht, uns durchzuarbeiten, durchzubilden. Selbstverständlich war die Aufmerksamkeit auf diese geistige Erscheinung gelenkt, als, verzeihen Sie, dass ich das jetzt etwas in biografische Gestalt kleide, weil es nun ebenso auch als ein, wie ich sagte, Ausrufungszeichen oder ein Kommentar unter dem Strich hinzugefügt werden darf, dem, was schon erkennbar wurde. Ich war dann in meinem dritten Semester in München und habe dort viel kennengelernt und mehr Geschichte studiert und nicht nur Geschichte der Vergangenheit, sondern der damaligen Gegenwart. Und das konnte man ja gerade in München. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Und wurde eingeführt in das Haus Bruckmann, des Verlegers Bruckmann, und war da so etwas wie ein Haussohn. Insbesondere die ehemalige rumänische Prinzessin Frau Elsa Bruckmann nahm sich des jungen Studenten an und machte ihm den Weg offen für viele persönliche Zugänge und Eindrücke. Sie war ja die große Förderin mit Frau Bechstein zusammen, des damals noch jungen, aufstrebenden Adolf Hitler. Und sie erzählte mir, dass der Aufgang der Menschheit ihr von Letztgenannten, dessen Todestag heute ist, in die Hand gelegt worden war, mit einer, ich habe es gelesen, so langen handschriftlichen Widmung, weil aus einem anderen seherischen Vermögen heraus Hermann Wirth erkannt wurde in seiner großen Bedeutung für einen Durchbruch dessen, was wir Vätererbe, Ahnenerbe, Muttererbe nennen, und was nun auch für einen deutschen Aufbruch von großer Bedeutung werden konnte und werden sollte und auch erwartet wurde. Und dann waren auf einmal an den Aushängen der Universität die Ankündigungen: Professor Hermann Wirth spricht im Auditorium Maximum der Universität, veranstaltet von der reputiertesten Gesellschaft, die man sich in München denken konnte, von der Goethe-Gesellschaft. Also er wurde als Wissenschaftler und Vortragender sehr ernst genommen und es füllte sich der größte Hörsaal bis, man kann schon sagen, bei dieser amphitheatralischen Anordnung bis unter die Decke. Und dann hielt Hermann Wirth in grünem Anzug mit offenem Schillerkragen, so im Stil der damaligen Jugendbewegung, seinen Vortrag. Es verdunkelte sich bald der Raum und er bemühte, und es war ein Bemühen, seine Zuhörer und Zuschauer mit den endlosen Tafeln, die nacheinander über die Leinwand gingen, von Schriftzeichen, Vergleichen, als wenn er da ein wissenschaftliches Publikum vor sich hätte. Und als er, nachdem er um 7:45 begonnen hatte, um 9:45 schloss, dachten alle, jetzt ist es zu Ende, aber er sagte, ich mache jetzt eine Pause. Und wir werden uns in einer Viertelstunde hier wieder treffen. Ich dachte, um Gottes Willen, was macht dieser Mann? Ich hatte noch keine persönliche Begegnung mit ihm gehabt. Die kommen doch nicht wieder. Er lehrt sich ja selber den Hörsaal. Ich benutzte jedenfalls die Pause zu der Lebensbegegnung, indem ich mich getraute, den von seiner Frau Margarete mitgegangenen Apfelessenden Professor Hermann Wirth anzusprechen, der sehr freundlich sofort reagierte und ging dann natürlich hinterher wieder in den Saal und war erstaunt und tief betroffen. Er war genauso gefühlt wie vorher. Aber nicht nur, das müsste man hinzufügen, von Studenten und nicht nur von Bürgern, sondern von denjenigen, die man damals auch in München nicht so selten finden konnte. Und ich kannte gerade einen von denen, die ich jetzt beschreiben will, so diese aus der Ersten Weltkriegsepoche noch tradierten Freikorpskämpfer, Haudegen, nicht wahr, die auch dann erwarteten, dass irgendwie etwas in dieser Republik von Weimar geschehen sollte. Und der kam auch wieder da. Er war übrigens einer, der so aus dieser Landsknechtsatmosphäre heraus gehörig einmal einem Trunke zusprechen konnte. Er war mir bekannt geworden durch die Studentenarbeit, irgendwie ein ewiger Student. Und dessen Urteil war eigentlich für mich sehr eindrucksvoll. Der sagte nämlich, das ist ja Religion, das ist ja eine Offenbarung. Also dieser an sich so als etwas rüde eingeschätzte burschikose Mensch war getroffen. Ich erzähle das aus dem Grunde, weil es nämlich zur Beschreibung der nun anhebenden Bewegung um Hermann Wirth, der Zuhörerschaft gehört, deutlich zu machen, dass das nicht etwa nur vorgebildete, akademisch orientierte oder nur entsprechend prädestinierte Gottsucher waren, sondern dass er es verstand, die einfachsten Menschen in dieser Weise trotz dieser absolut unkonventionellen und wissenschaftlichen Sprechweise zu erreichen. Man spürte einfach, da ist etwas und das haben die Menschen eben aufgenommen. Nun, ich wurde dann von meiner Gönnerin, Frau Elsa Bruckmann, eingeladen zu einem Empfang, den sie Hermann Wirth gab und wo dann die Nobilität, die geistige Nobilität Münchens erschien. Ich aber dann in ein Gespräch von Hermann Wirth gezogen wurde und er mich kurzweg fragte, ob ich zu ihm als Famulus kommen würde. Das heißt also als ein Helfer bei seinem neuen Werk, das er bereits schon wieder auf Stapel gelegt hatte und dessen Titel auch bereits schon mitgeteilt wurde, die heilige Urschrift der Menschheit. Und obwohl ich dort natürlich Studienverpflichtungen hatte und zum anderen auch sehr weitgehende oder auch mich fesselnde politische Begegnungen und Bindungen sogar, ich war damals in der Studentenarbeit mit Führern tätig, blieb mir gar nichts anderes übrig, innerlich nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Und dann schien das daran zu scheitern, und jetzt kommt auch etwas, was man heute aussprechen muss, weil es heute ungewöhnlich ist, schien daran zu scheitern, dass Hermann Wirth das großzügige Honorar von 100 Mark pro Monat bei freier Stationenverpflegung nicht leisten konnte, weil er immer in wirtschaftlichen Bedrängnissen war, das weiß der Biograf bestimmt. Und da irgendwo mal wieder eine Subvention ausgeblieben war. Und das schrieb er mir offen und herzlich. Ja, ich schrieb ihm, dann komme ich eben so. Wir werden schon irgendwie das meistern. Ich werde mich schon darum bemühen, dass ich dann meine bescheidene Existenz fristen kann. Die Aufgabe rief ein. Wer dachte denn damals in unserer Generation daran, nach dem Salär zu fragen? Nach dem großen Stipendium oder nach BAföG. Ja. Ja, das gab's doch alles nicht. Und so packte ich also meinen Koffer, verabschiedete mich von meinen Freunden und anderen und fuhr nach Marburg und ging dort in ein ganz kleines Zimmerchen am Kaffweg. Ihnen sind wahrscheinlich diese Örtlichkeiten noch auch in Erinnerung, weil Sie in Marburg damals ihn aufgesucht haben. Er ist ja nachher fast in jedem zweiten Jahr woanders gewesen. Hatte keine feste Adresse, das lag daran, dass ich das eben mal einknüpfen soll, dass er immer wieder Versprechungen bekam, man würde ihm dort und dort, das fing also in Rostock an, ich weiß nicht genau, ob es da wirklich anfing oder in Berlin, aber das setzte sich in Berlin fort. Und das ging also so durch das damalige Deutschland hindurch, dass er immer irgendwo mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel und mit seinen vielen wissenschaftlichen Archiven, seine ursprünglich von seiner Frau Margarete Wirth-Schmidt aufgebaute Häuslichkeit, die hatte das unter großen Schapazen und Mühen und Einsätzen getan, als er auf Forschungsreise durch Holland fuhr. Er fand also dann das alles vorbereitet für seine weitere Tätigkeit, aber das musste dann immer wieder aufgegeben werden und so ging die Reise herum. Aber davon will ich nicht erzählen, sondern von dem, was dann in Marburg war. Es ging darum, das war meine bescheidene Aufgabe, den Zettelkatalog. Und das bedeutete bei einem solchen Werk wie der Heiligen Urschrift, das sind immerhin 12 Lieferungen geworden, die auch den Umfang eines solchen Sammelbandes erreichten, darum nun aus den verschiedensten Werken, er konnte ja nicht überall in die Welt hinausfahren und an Ort und Stelle das aufnehmen, was er brauchte für die Belegung seiner Epigraphik, von der auch schon die Rede war, seiner Sinnbildfunde, sondern da war ja schon eine erhebliche Vorarbeit geleistet worden. Nur waren diese Schriftzeichen, diese Urbilder als Aussage einer geistigen Hintergrunderfahrung, als Verkündigungen eines Glaubens noch nicht lesbar geworden. Das genau war ja seine Kunst. Und so schob ich da mit dem Leiterwagen runter den Berg, auf dem er wohnte, zur Staatsbibliothek in Marburg und kam dann mit dem vollen Leiterwagen von solchen Folianten wieder rauf, die er sich von der Universitätsbibliothek bestellt hatte und die es dann auszuwerten galt. Und da braucht man natürlich, um ein solches Werk zusammenzustellen, einen Zettelkatalog, damit man das alles nachher kombinieren kann. Und diese schöne Aufgabe fiel mir im Sommer 1930 zu. Und Margarete Wirth-Schmidt las an den Nachmittagen, nachdem sie ihren Haushalt am Vormittag geordnet hatte, das tat sie ja auch selbst, und ihren Garten, der nicht einen nicht geringen Umfang hatte, las dann am Nachmittag, es war ein schöner, sonnenreicher Sommer, bei offenem Fenster und zeichnete mit Tusche genau, exakt, die reproduktionsfähigen Tafeln, die dann zu dem Verlag hingingen, um dort eben auch wieder für die Drucklegung bearbeitet zu werden. Ich war so drin in dieser ganzen Sache, dass ich darf vielleicht diese kleine Anekdote einfügen. Ich von ihm eines Morgens gezeigt bekam einen seltenen Käfer, den er im Garten gefunden hatte und den er mir zeigte und der eine eigentümliche Zeichnung auf seinem Rücken trug und ihn unwillkürlich fragte, und was bedeutet das denn nun wieder? Es war ja klar, dass man wissen und lernen wollte. Und er dann nur die lakonische Antwort gab, lieber Werner, das musst du den lieben Gott fragen. Das weiß ich nun nicht. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt und er war damals 49, ich war noch 20 und er war so, wie er dort auf dem Bild erscheint und ich habe auch manchmal mit ihm im Garten geholfen, das alles brachte einen zusammen. Und das brachte auch manche Besucher zu einem Missverständnis. Ich machte dann die Gartenpforte auf und dann fragte der Betreffende, ob er nicht Professor Wirt sprechen könnte. Als er da jemanden arbeiten sah, dachte er, das ist der Gärtner. Und ich sagte ihm, da ist Professor Wirt. Nein, das ist doch nicht möglich. Er war es. Bei der Gelegenheit, und ich darf das Ernste zu dem Heiteren hinzufügen, sagt er mir etwas, was mir sehr bedeutungsvoll geworden ist. Es ist ja so schön schon dargestellt worden, wie umfassend sein Blick und sein Denken war. Wir sprachen, wie das aus der damaligen Situation, und sie ist ja im Grunde genommen nichts anderes geworden, nahe lag, über das Judenproblem. Wir sind ja noch auf Universitäten gegangen, in denen beispielsweise mein Freund Schwieder, dessen Buch Kondensstreifen als Erinnerung einer gemeinsamen Jugend draußen liegt, kein Fliegerbuch, sondern ein Tagebuch, das durch die Jahre hindurch die Erlebnisse dieses Jugendfreundes, mit dem ich jetzt noch seit 60 Jahren verbunden bin, zeigt. Wir sprachen ich komme jetzt im Augenblicke darauf, weil ich ihn mal fragte, er war Jurist und studierte in Kiel, sage mal, ist das denn jetzt gefragt, ist das denn wirklich so schlimm gewesen? Haben wir uns nicht vielleicht damals auch etwas übertriebene Vorstellungen gemacht? Sag mal, wie viele jüdische Professoren hast du denn in deiner juristischen Fakultät gehabt in Kiel? Mit Ausnahme eines einzigen waren es alle. Und aus dieser Situation heraus, die ja damals den bescheidenen Vorschlag der deutschen Studentenschaft machte, fließt so jetzt natürlich etwas Zeitgeschichte ein und gehört auch zu dem Panorama Hermann Wirth. Aus dieser Situation heraus hatte die deutsche Studentenschaft den Numerus Clausus ja eingeführt, und da ich dann diese Arbeit oder vorgeschlagen und da ich aus dieser Arbeit nun kam, fragte ich auch ihn, wie er darüber denke. Und da sagte er mir ganz spontan, setzte den Spaten in die Erde, das wird noch meine Aufgabe sein, wenn ich dieses erst einmal bewältigt habe, dass ich denen wieder in die vormosaische Zeit, in die Zeit der Gemeinsamkeit, wo sie das atlantische Erbe in Galiläa gehabt haben, die großen Menhire, die Steinsetzungen, wieder zurückführen kann. Die können geistig erlöst werden. Also das war Hermann Wirth in seiner weltoffenen, menschheitsoffenen Einstellung, in seiner liebenden Einstellung, obwohl er ja, oder vielleicht gerade weil er, ein leidenschaftlich sich zu Deutschland bekennender war, der ja als Niederländer, es ist schon erwähnt worden, aber vielleicht jenes habe ich überhört infolge meiner Schwerhörigkeit, sich 1914 freiwillig zum deutschen Heere meldete, als Kavallerist dann nach London kam und dann vom Pferd gehoben sozusagen zum Professor an der dort zu begründenden Universität Löwen ernannt wurde. Und der dann nach dem Kriege auf dem Motorrad, das hat dieser seherische Kopf auch beherrscht, durch Flandern fuhr und durch Niederland, um eine groß niederländische Treckvogelbewegung, Zugvogel, Wandervogel, ins Leben zu rufen. Und auch bei dieser Gelegenheit kam er dann durch seine bereits schon 1914 oder etwas früher bekannt gewordene Lebensgefährtin auch dazu, entsprechenden Giebelzeichen in Friesland zu studieren, zu entdecken, muss man schon sagen. Und dort haben wir ein paar Modelle im anderen Raum davon aufgestellt, die uns durch die Hermann-Dott-Gesellschaft dann zur Verfügung gestellt wurden. Und nun war das Werk so weit gediehen, 1915, 1931, dass es in den Verlag gegeben werden konnte. Zur gleichen Zeit erschien auch die sehr erwähnenswerte und auch heute noch gut lesbare Schrift, was heißt Deutsch, in der das Wort Deutsch ableitete von seiner ursprünglichen sprachlichen Herkunft, die so viel bedeutet wie aus Gott, von Gott her kommend. Also ein Bekenntnis eines Gottesvolkes zu seinem Ursprung. Und in der Oralinder-Chronik wird ja auch dieser Begriff immer wieder erwähnt und den hat er sehr viel in seinen Vorträgen auch zum Ausdruck gebracht, die Gottesfreien. Das war sein Ziel, die Menschen zu Gottesfreien zu machen. Wobei er, und das muss immer wieder betont werden, doch, und ich glaube, Sie werden mir recht geben, lieber Freund Bischof, Wert darauf legte, auch wenn es manchmal seine Zuhörer quälte, die es sich ein bisschen leichter machen wollten, wissenschaftlich zu arbeiten, wissenschaftlich zu beweisen. Und dadurch gerade schuf er ja ein Fundament, das nicht von solchen, die Einsicht üben wollten, bestritten werden konnte. Und auch, das ist meine Meinung, mit heute nicht bestritten werden kann. Und wenn von dem, was er ausgesagt hat, insbesondere auf seine sprachgeschichtlichen Untersuchungen, vielleicht nur, ich bin jetzt nicht dieser Meinung, aber ich will es einfach einmal hypothetisch aussprechen, im Sinne einer Übertreibung, wenn vielleicht nur ein Drittel dieses ganzen Werkes eine Bestätigung im streng wissenschaftlichen Sinne erfahren würde, wäre das schon ein solcher Reichtum und in jedem Falle das Durchbrechen einer Mauer, die uns getrennt hat von unserem eigenen Erbe. Und das schuldet Dank. Nun, ich habe von seinem weiteren Leidensweg, man muss ihn schon so nennen, jetzt nicht zu erzählen, weil das ja bereits schon aufgezeigt worden ist. Ich will auch mal wieder eine Situation kennzeichnen, die kennzeichnend auch für ihn ist. Wir haben dann miteinander, so lange es möglich war, auch in Folge meines Studiums gearbeitet. Ich bin dann allerdings nachher, weil ich bei ihm nicht promovieren konnte, zu Eugen Fehle gegangen, dem Professor für Volkskunde in Heidelberg. Und für diejenigen, die mit der Volkskunde etwas vertraut sind, sagt das etwas, Schüler von Albrecht Dieterich, der das auch sehr kleine, aber sehr bedeutsame Werk geschrieben hat, Mutter Erde. Und Eugen Dieterichs war einer von den Professoren, die sich jener Schrift, in der auch Näcke mitarbeitet, ich sehe noch Näcke, wie er da den Berg raufstieg und sich zum ersten Mal mit Wirth für Tage vergrub in die Vorlagen. Und Eugen Fehle gehörte zu denjenigen, die freizügig waren, offen waren und die nicht, wie er oft immer sagte seinen Studenten, an die Urdummheit der Menschen glaubten, wie so viele Religionswissenschaftler, die dann sagten, das waren abergläubische Menschen, die waren im Animismus, im Seelenglauben, im primitivsten Naturglauben. Er war Mitwirt eben der anderen Auffassung, trat da ja auch für ihn ein. Und die Folge war natürlich auch, dass er mir ermöglichte, bei ihm zu promovieren. Das war die Arbeit Lebensbaum und Sonnen, Sinnbild, die er mir stellte. Und das führte mich dann dazu, dass ich dann auch das weiter auszubauen versuchte, um die Universitätslaufbahn einzuschlagen und damit auch Hermann Wirth an die Seite treten zu können. Das ist vom Eugen Dieterichs auch 1939 im Sommer noch aufgenommen worden, ist dann aber durch den Krieg abgebrochen und der Habilitationsprozess, den ich bei Johann Wilhelm Hauer ja auch vielen bekannt einleiten wollte, wurde dann durch den Krieg unterbunden. Ich hatte allerdings trotzdem schon eine Berufung aus Berlin bekommen und sollte eingesetzt werden in einer neu zu gründenden Hochschule. Das nur am Rande. Es war also durchaus möglich, damals auch Hermann Wirth zu vertreten, auch dort, wo er nicht die venia legendi, also die Erlaubnis zur Vorlesung beziehungsweise zur Abnahme von Promotionen erhalten hatte. Das sollte ja dann auch im Laufe der Zeit anders werden, aber über diese tragischen Schicksale braucht nicht weiter gesprochen zu werden. Er war unermüdlich tätig und insbesondere bemüht, das, was er erkannt hatte, auch bildhaft darzustellen. Darum war das Ziel, eine große Freilichtausstellung, ein großes Freilichtmuseum, in dem man das bildhaft vor sich haben sollte, was beispielsweise Stonehenge uns als Eindruck vermittelt, aber nun eben als ein gewaltiges, einzigartiges Denkmal. Und er wollte das einer großen Lehrschau gestalten. Das war etwas, was ihn unentwegt beschäftigte. Aber er griff auch zu den damals doch nicht ganz gewöhnlichen mittelwissenschaftlicher Darstellung zum Film. Er war selber ein leidenschaftlicher Film, Amateur, Operateur. Aber alles das, was er so anpackte, das ging auch dann. Und dann drehte er einen Film und rief mich, als ich als Assistent bei Fehle an der Lehrstätte für deutsche Volkskunde in Heidelberg tätig war, bei dem Kollegen Fehle an, ob ich nicht ihm eine Zeit lang abgeordnet werden könnte, zu ihm hin. Und dann werde ich nie vergessen, wie auf den Sandhügeln an der Havel ich der einzige, wie soll man sagen, Regiehelfer war, er mit der Kamera dort unten stand und, das darf man ja jetzt verraten, und er etwas darstellen wollte, was nun auf den österreichischen Bergen gerade in jener Zeit oft genug geschah, sehr zum Verdruss der damals noch unter dem alten Regime arbeitenden Behörden, es war also vor 1938, oder war im Frühjahr 1938, und da war ja das überraschende Moment, dass die Bergler aufzogen oben über Innsbruck oder sonst wo auf den Bergen, und dann sahen die erstaunten Bürger von unten auf und sahen dann dort oben ein riesiges Hakenkreuz brennen. Das war doch entzündet worden, und bis da die Löcher raufkamen oder jemand irgendwie das wieder aus merzen wollte oder etwa gar die Täter, das war ja damals der nationale Verbot in Österreich, dingfest machen wollte, war schon alles weg. Und das hatte dem Hermann Wirth so imponiert, dass er dachte, das machen wir jetzt nach. Da waren wir nicht dabei. Und da musste ich also solche Lichthakenkreuze aus anderem Material auf diese Haselberge, natürlich auch in kleinerem Format, malen und nicht malen, sondern darstellen mit entsprechender Entzündung. Das musste alles auf die Sekunde genau gehen, dass das aufleuchtete und er dann filmen konnte und wir damit dann nachher auf der Leinwand darstellen konnten, was da in Österreich geschehen war. Und das kann man ja mit Trickfilm alles wieder restaurieren. Und da hinein kam dann allerdings damals gerade die Heimkehr Österreichs, die ich dann auch unmittelbar in Wien erlebt habe. Da bin ich doch von ihm weggefahren und hin, bitte, Österreich. Ja, und dann war er, um jetzt einen Sprung zu machen, ja auch heftige Auseinandersetzungen preisgegeben. Das, was die Urkulinderchronik und das unfaire Spiel um diese von ihm ja ganz anders gemeinte Veröffentlichung betrifft, ist schon gesagt worden. Er wurde gewissermaßen in die innere Emigration geschickt, aber arbeitete unentwegt weiter. Wurde auch verkannt von denjenigen, die damals ihn hätten besser verstehen müssen. Ich will jetzt da keine Kohlen auf Häupter legen, die nun auch schon auf einer, deren Träger schon auf einer anderen Seite sind. Aber er hat es bis in die Nachkriegszeit ja sehr schwer gehabt, dadurch, dass er dann auch, ich glaube, 3 Jahre, nicht, glaube ich, mich zu erinnern, bei den Amerikanern inhaftiert wurde, aber nicht ohne doch sofort eine Lageruniversität zu gründen. Das ließ nicht aus, das blieb nicht aus, dass er in dieser Weise aktiv wurde. Und dann setzte er fort und in dieser Zeit erschien ja die auch schon bereits erwähnte und lesenswerte Schrift der, jetzt müssen Sie mir helfen, wie heißt das? Dieses kleine Büchlein. Sein persönliches Bekenntnis. Sie haben es genannt. Herr Bischof. Neue Externsteinführer. Ursinn des Menschseins. Das meine ich, ja. Ursinn des Menschseins. Genau das. Nun, also, als ich hier das Kollegium Romanum mit Freunden begründet hatte, war es ganz selbstverständlich, ihn einzuladen. Zunächst noch, solange sie lebte, mit Margarete Wirtschmidt. Und wir haben dann hier noch einen Film von ihm und ihr drehen können, ein kleines Interview, aber auf diese Weise erhalten doch den optischen Eindruck, den man dann auch kommenden Generationen, wir sprachen ja auch nichts darüber, weitergeben kann. Und das Erlebnis war, den 90-Jährigen und nachher noch über 90-Jährigen hier so zu erleben, wie er damals war, 1930, als unsere Freundschaft begann. Das, was die erste Reaktion eines Zuhörers war, als er dort drüben an der Wand stand, auch an einer Lichtbildwand, und 2 Stunden lang unentwegt gesprochen hatte, mit sprühendem Temperament, und man nun sagte, ja, Aussprache, Fragen dürfen gestellt werden. Da sprang als erster ein jüngerer Arzt auf und sagte, ich will jetzt vor allem nur eins wissen, Herr Professor, wie haben Sie das gemacht, dass Sie jetzt so noch sprechen können mit 92 Jahren? Aber ich bitte Sie doch, setzen Sie sich doch jetzt bei unserer Aussprache hin und beantworten Sie unsere Fragen doch bitte sitzend. Kaum war die 2., 3. Frage gestellt, sprang er auf, nicht wann statt noch mal 1,5 Stunden mit einem Vorsitzenden Vortrag dort an der Tafel. Gut, dann geleiteten wir ihn auf sein Zimmer und sagten so, jetzt musst du dich aber mal ruhen und so weiter. Jetzt ist mal Pause. Dann, nachdem die Pause zu Ende war, kam er wieder an. Ich dachte, du solltest doch dich jetzt ausruhen. Ja, ich kann doch meinem Nachfolger, sprach irgendeiner noch zu irgendeinem Thema, nicht das antun, dass ich nicht dabei bin. Das wäre doch einfach unhöflich. Auch das kennzeichnet ihn, dass er sich so wenig selber in Position brachte, sondern einfach auch dem anderen die Ehre erweisen wollte. Was uns hat stecken bleiben lassen, ist etwas, was ich nach wie vor schmerzlich empfinde. Ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, dass man um ihn herum eine Jugendbewegung hervorrufen könnte, die das, was er meinte und wollte, auch in die kommende Zeit hineintragen würde. Es ist ja jetzt still um ihn geworden. Und ich gründete in Berlin einen Ring Jugend um Hermann Wirth und hatte es fertiggebracht in einer Zusammenfassung der damaligen Bünde in einem großen Rahmen, ich glaube es war im Architektenhaus, ihn mit der Jugend in unmittelbare Fühlung zu bringen, ein unmittelbares Gegenüber. Und das war doch eigentlich traurig, dass aus der Begeisterung, die ihm dann entgegenschlug, nicht ein Feuer wurde, das weiter brannte. Denn nun kamen ja auch die Zeitläufe dazu. Es kam dann sehr bald der Aufbruch 1933 und beanspruchte natürlich auch die jungen Menschen in einer anderen und mehr, wenn man das trotz seiner Bedeutung so sagen darf, vordergründigen Weise. Und dann hat er aber links noch in Berlin ein geistiges Denkmal errichtet und hat dort eine große Ausstellung veranstaltet, der Heilbringer. Und darauf will ich noch etwas kurz zu sprechen kommen. Und da hatte er die große Freude, und ich durfte dabei sein, wie er Rudolf Hess durch diese Ausstellung führte und mit welcher Aufmerksamkeit Rudolf Hess ihn folgte. Das war doch ein großes Erlebnis und brachte eben Strömungen zusammen, die auch zusammen zu gehören schienen. Rudolf Hess hatte ein außerordentliches Hochachtungs-, ja, ich möchte sagen Verehrungsverhältnis gegenüber Hermann Wirth. Das kommt vielleicht am schlichtesten darin zum Ausdruck, dass aus einem Anlass, ich habe in der Nachbarschaft oder im Stader oder wie man das nennen will, von Rudolf Hess meine Kulturarbeit leisten können für den Reichsbund Volkstum und Heimat, in dem auch Hermann Wirth seinen Ehrenplatz erhalten hat. Und als ich mich damals, um zu Hermann Wirth zu gehen, das war vorher, in München verabschiedet hatte, bekam ich einige Wochen später einen Brief. Und ich darf Ihnen den Inhalt so frei zitieren jetzt, wie er auch im Ganzen gestaltet war. Einen 1,5 Seiten umfassenden Brief von Rudolf Hess. Der Vorgang oder der Anlass war ganz einfach. Er hatte, das kommt ja manchmal vor in solchen Zusammenhängen, um eine andere Persönlichkeit vor anderen zu schützen, deren Anwesenheit mir gegenüber verleugnen müssen. Das heißt also mir sagen müssen, der ist jetzt nicht zu haben. Das sind Dinge, die ja alltäglich vorkommen. Das sind ja keine Dinge, die nun ungewöhnlich wären. Und heute macht man sich überhaupt gar kein Gewissen daraus, irgendwie eine solche, Notlüge oder halbe Wahrheit oder falsche Auskunft zu geben. Ich bekam einen Brief von Rudolf Hess, in dem er mir ausführlich sagte, dem kleinen Studenten, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, ich habe das und das da so und so machen müssen, aber da Sie bei einem Manne sind, der für die Wahrheit steht und der die Wahrheit über alles hebt, ist es mir doch ganz selbstverständlich, dass ich Ihnen das schreibe und Ihnen die Dinge offenlege. Bitte verstehen Sie, dass ich damals in einer Notlage war. Ich muss sagen, wir beide, Hermann Wirth und ich, waren gleichermaßen über diese vornehme Haltung eines Mannes, dem ja das Schlimmste angetan wurde, beeindruckt. Auch das möchte ich hier zur Ehre des Besuchers dieser Ausstellung der Heilbringer, zur Ehre von Rudolf Hess, gesagt haben dürfen. Die war 1933. Der Heilbringer. Und damit kann ich jetzt schließen. In dieser Ausstellung wollte Hermann Wirth das anschaubar machen, was zu meiner Beglückung in dem Vortrag von dem Bischof zum Ausdruck gebracht wurde. Nämlich, dass das Alte Testament unserer Art, das atlantisch-nordische Testament dieser weißen Menschheit nicht in einem Widerspruch zu stehen braucht, zu dem, was sich dann hinterher geschichtlich und römisch verfremdet auf unserem Boden entwickelt hat. Und dadurch war ein Ansatz gewonnen, der nicht nur diejenigen Erwärmte und Begeisterte, die aus der Suche nach den eigenen Wurzeln nun eine Befreiung empfanden, sondern auch für diejenigen, die, wie es damals ja auch in der evangelischen Kirche, ja nicht nur dort, sondern in der katholischen sogar, bei jungen Pfarrern, aber auch bei alten, gestandenen Vertretern ihres Glaubens der Fall war, die sagten ja, da ist ja das, was wirklich Wahrheit ist im Sinne von Augustin. Die wahre Religion vom Urbeginn des Menschengeschlechts an, die erst seit der Erscheinung des Christus, die christliche, genannt wurde. Sie werden mich bestimmt nicht missverstehen, wenn ich sage, in der Gegenwart und für die Zukunft kann Religion nicht mehr Privatsache bleiben, wie uns die Aufklärer weiß machen oder schwarz machen wollten. Selbstverständlich gilt auch heute und für die Zukunft, für die Entwicklung der Persönlichkeit, das Wort des großen Königs. In meinem Staate muss jeder nach seiner Fasson selig werden können. Den Weg muss man sich, wie Meister Eckhart bereits schon angezeigt hat, selber suchen. Hast du eine bestimmte Weise, so bleibe bei dieser Weise. Auf die Weise, sagt Meister Eckhart, kommt es nicht an. Aber es kommt darauf an, dass du das Fünklein in deiner Seele, das dir von den göttlichen Mächten hineingelegt worden ist, entwickelst und zu einem Licht, zu einem Feuer werden lässt. Und in dem Sinne meine ich, mit Paul de la Garde, der ja immer davon geträumt hat, als ehemals evangelischer Theologe, es muss eine gemeinsame Glaubensüberzeugung dort geben, wo ein Volk zusammenwachsen will. Wo das Wort gesprochen worden ist von Ernst Moritz Arndt, ein Volk zu sein, ist die Religion unserer Zeit. Und warum sollte uns das vorenthalten sein, was die anderen Nationen, mit denen wir jetzt in Europa uns näher begegnen und zusammentun wollen, ja alle haben. Die Schweden und die Dänen und die Norweger und die Engländer und die Franzosen und die Italiener und die Spanier und die Ostvölker mit ihren Kirchen. Das ist uns genommen worden durch den Eingriff von außen. Durch die Zerstörung des Reiches, das ja nicht nur ein Territorium und am allerwenigsten ein Imperium war, sondern das ja eine Herzens- und Geistesangelegenheit war für den mitteleuropäischen deutschen Menschen. Und vergessen wir nicht, und das ist jetzt nicht konfessionell gemeint, dass 90 von 100 des deutschen Volksgebietes unter Luther bereits sich zum Protestantismus bekannt hatten. Neun Zehntel, bis nach Wien und Salzburg. Wie wären uns die Salzburger da oben raufgekommen, bis nach Preußen, Ostpreußen. Was hätte sie da hinschreiben lassen? 90 von 100, 9/10. Sogar Polen war bereits schon protestantisch. Und die europäische Geschichte und die Weltgeschichte, wie ich am Anfang schon sagte, hätte sich anders entwickeln können, wenn nicht durch brutale Macht, durch Gewalt und durch Unterdrückung im 30-jährigen Krieg, im ersten 30-jährigen Krieg, dieser geistige Bau zerstört worden wäre und das Reich in Fesseln geschlagen worden wäre, dass die Franzosen jederzeit das Durchmarschrecht hatten im Westfälischen Frieden hier in Osnabrück, und Münster geschlossen und Handelsprivilegien bekamen und der Schwede, so sympathisch er uns als Bundesgenosse damals für die Erhaltung des Protestantismus sein konnte, in Bremen stand und in Pommern stand und in Rügen und so fort. Wenn nicht das Reich damals so zerstört worden wäre in seiner Gestaltung politischer Art, wenn es nicht geistig so sehr zerstört worden wäre, wo könnten wir dann für die Welt heute stehen? Denn eines gilt doch für die Zeit und für die Geschichte und kann von keinem bestritten werden. Wir haben es als Bündische gesungen. Die Freiheit stand auf in Deutschland und morgen gehört ihr die Welt. Die Freiheit. Und diese Freiheit hat ein Deutscher, hat das muss zu der großartigen Darstellung von gestern, Kopernikus, Giordano Bruno, heute gewiss auch Ernst Moritz Arndt, noch hinzugefügt werden. Luther hat das große Manifest der freien Persönlichkeit, die nur ihrem Gewissen verantwortlich ist, in die Welt gebracht. Und dieses ganze Zeitalter steht eigentlich, ob nun so bekannt oder nicht, unter diesem Zeichen. Und das ist kein konfessionelles Ereignis gewesen, sondern es war die Befreiung des Menschen zu sich selbst, an der wir noch arbeiten und mit der wir noch weiter leben und für die wir noch weiter wirken müssen. Aber diese Freiheit schließt ein, die Bindung an das Volk, dem wir jeweils zugeordnet sind, fordert die Berücksichtigung dieser Polarität von Individualität, der freien Persönlichkeit, die sich auf der einen Seite entfalten will, und der Dienstleistung für das Wir, das in dieser Gesamtheit Mensch zu sein, ebenfalls einbeschlossen ist. Ein Volk ist so stark, wie es Individualitäten hat, die seinen Charakter darstellen. Richtig. Und die Individualität ist so begnadet und stark, wie sie in einem gesunden Volksboden und auf einer unzerstörten Heimaterde leben darf. Richtig. Das möchte ich doch auch als persönliches Bekenntnis aussprechen dürfen, mit allen guten Wünschen für die weiteren Bemühungen der Boden.